Ja, gestern hab ich ein UFO gesehen. Ich sehe es sich wie einen Kreisel drehen. Ein Wesen kam heraus, klein wie ein Kind. Ob das wohl möglich Invasoren sind? Ich hatte Angst, sagte schnell ein Gebet. Doch plötzlich fand ich sie anziehend wie ein Magnet. Dort tat sie etwas, das ließ mich erblassen. Sie griff nach meinen Klöten und fing an zu blasen. Sing, sing, UFO. Sing, sing, UFO. Ja, was sie macht, tut mir so gut. Ich bin ganz weg von ihrer grünen Luft. Ja, was sie macht, tut mir so gut. Ich bin ganz weg von ihrer grünen Luft. Ja, was sie macht, tut mir so gut. Ich bin ganz weg von ihrer grünen Luft. Heute, da hab ich sie wieder gesehen. Holla, ja, ich hatte sofort einen Stehen. Holladio. Ihr Raumschiff pulsierte über mein Haus. Schnell holte ich meinen Dicken raus. Im UFO ficken wir wie die Pferde. Holladio. Ich fühlte mich wie der Botschafter der Erde. Holladio. Wir ficken auf Pluto, wir ficken auf Mars. Hatte noch nie einen solchen Spaß. Sing, sing, UFO. Sing, sing, UFO. Ja, was sie macht, tut mir so gut. Ich bin ganz weg von ihrer grünen Frucht. Ja, was sie macht, tut mir so gut. Ich bin ganz weg von ihrer grünen Frucht. Ja, was sie macht, tut mir so gut. Ich bin ganz weg von ihrer grünen Frucht. Ja. Ich bin ganz weg von ihrer grünen Fut.